Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Genau, und mit mir wieder im Geekplätzchen-Studio, der Somaniac. Falls ihr uns vermisst habt, ja, eigentlich gibt es ja Geekplätzchen gar nicht mehr. Aber wir machen jetzt praktisch mal so ein Special, denn es hat sich eine Sache ziemlich verändert, seit wir damals unseren Podcast gemacht haben. Und zwar geht es um Spieleverfilmung. Ach so, ich dachte, wir sind älter geworden. Ja, das auch, aber das wollte ich jetzt nicht thematisieren. Nö, da machen wir kein Thema draus. Okay. Die Sache ist, als wir damals waren wir ja ziemlich pessimistisch, was Spieleverfilmungen angeht. Also wir guckten uns also irgendwie so Sachen an, wenn ich mich richtig erinnere, wie die Max Payne-Verfilmung oder die Hitman-Verfilmung, die ja, also wenn man die Spiele kennt, irgendwie ihre Vorlage entweder nicht kannten oder nicht ernst genommen haben. Das hat sich in den letzten, ja sagen wir mal, im letzten Jahr hat sich das drastisch verändert. Und das mache ich an zwei Serien fest. Okay. An The Last of Us letztes Jahr und dieses Jahr Fallout. Ah ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Ne? Hast du The Last... Was hast du davon gesehen? Letzteres. Letzteres. Okay, ich habe beides gesehen. Ich habe auch beides gespielt. The Last of Us ist großartig. Also man hat halt wirklich die Story von dem Spiel nacherzählt. Und zwar so, dass es halt dem Medium gerecht wurde, aber es wurde auch dem Spiel gerecht. Also du hast wirklich das Gefühl gehabt, gut, da waren zwar jetzt andere Schauspieler als in den Spielen drin, aber ja, es hat sich wie das Spiel angefühlt. Und das haben vorherige Spieleverfilmungen wenig bis gar nicht hinbekommen. Ja, wobei man vielleicht auch sagen muss, dass frühere Spiele, also sicherlich nicht alle, aber zumindest auch in den Anfangstagen, ich meine, die Spiele haben es, sag ich mal, den Drehbuchautoren der Filme oder Serien ja auch nicht gerade leicht gemacht. Boah. Ich meine, wo ist die Story in Super Mario? Ja gut, okay. Nein, ich meine, man hat... Die Prinzessin wird das alle zwei Minuten... Man hat einen Film gemacht, Super Mario Brothers, in einem Jump and Run, der... Ja, wo eigentlich nichts drin war. Ja, das ich meine, stimmt. Jetzt zu sagen, wir verfilmen The Last of Us oder Fallout, ja, in der heutigen Spielegeneration, wo eben tatsächlich das Ganze sehr cinematisch aufgezogen wird, wirklich mit einer Geschichte, Worldbuilding, Character Development und so weiter. Wobei Fallout gibt es schon seit 27 Jahren. Also ist nicht so, dass Fallout jetzt letzte Woche rausgekommen ist. Das stimmt. Also... Da hat's wahrscheinlich eher an der Umsetzbarkeit gelegen. Ja, ich weiß, also ich habe mich immer gewundert, warum dann teilweise die seltsamsten Spiele genommen worden sind. Also ja, Super Mario Brothers, klar, ist populär, aber gibt halt storymäßig nicht so viel her. Man hätte zum Beispiel ein Half-Life nehmen können, was halt wirklich eine Story erzählt. Oder Deus Ex kennst du vielleicht alles nicht, aber ja, die Zocker unter uns werden es kennen. Gut, ich meine, bei Super Mario damals war es einfach, das Spiel war mega populär und Nintendo hat sich das auch was kosten lassen, dass das Ding verfilmt wurde. Ja. Haben es nur nicht für was Vernünftiges ausgegeben. Nö, aber ich sage jetzt mal, bei den anderen ist es einfach so, die Studios teilweise können, sag ich mal, sich nicht unbedingt dran beteiligen. Ja, also dass man sagt, wir machen das wirklich jetzt in der Kooperation. Nicht jedes Studio kann das. Und natürlich muss man dazu sagen, dass die Drehbuchautoren kennen keine Spiele. Ja, leider. Du hast auch teilweise das Problem. Also ich hatte den Eindruck, wobei Super Mario... Klar, es gibt halt dieses absolute Negativbeispiel. Es gibt aber auch aus dem letzten Beispiel den Animationsfilm, der super gewesen ist. Richtig. Ich glaube, früher ist es einfach so gemacht worden, Hollywood kam an, hier gibt man Spielelizenz. Ne? Nee, jetzt geht weg, wir machen das jetzt. Und Zusammenarbeit zwischen Spieleentwickler und Filmstudio hat es gar nicht bis überhaupt nicht gegeben. Genau. Was dann man so Sachen wie Super Mario Brothers oder Double Dragon oder, ja, was gibt's noch, Street Fighter und so weiter. Ja, ging genau. Um. Nein, man hat nach sag ich mal, Lizenzen quasi gesucht, nach Source Material, ja, und dann gesagt, okay, was können wir davon gebrauchen, aber alles andere, das machen wir dann selbst. Also im Grunde genommen, gib mir ein Setting, vielleicht, manchmal auch nicht, ja, oder einfach Charaktere, und den Rest machen wir uns selbst. Also man hat Spiele verfilmt, wie man Comics verfilmt hat. Ja, irgendwie ja, schon. Also wir können mit Superman können wir was tun. Lois Lane funktioniert auch. Lex Luthor ist eine Figur. Können wir was machen, aber ich verfilme jetzt... Aber darüber hinaus kenne ich nichts von aber jetzt Story. Aber ich bin Drehbuchautor und ich schreibe doch jetzt keine Comic-Geschichte um, sondern ich denke mir jetzt selber eine Story aus. Ja. Und genauso wie man bei den Comics davon weggekommen ist, zumindest teilweise, ist man jetzt auch bei den Spielen davon weggekommen, einfach weil die schlechte Resonanz auf die Spieleverfilmung hat natürlich auch irgendwann auf die Spiele abgefärbt. Ja, also... prominentes Beispiel Tomb Raider. Der letzte Tomb Raider Film, der wo rauskam, da hat, glaube ich, was Eidos damals noch. Mhm. Jedenfalls haben die den Grund, warum sich ihr Spiel dann schlecht verkauft hat, haben die auf den schlechten Film geschoben. Ja. Was ich nicht unbedingt so sehe. Ich mochte den letzten Tomb Raider Film eigentlich, aber... Ja, aber ich sage jetzt mal, wenn jemand... Weil das ist ja die Hoffnung der Spieleentwickler oder der Studios, dass es da eine Rückkopplung gibt. Mhm. Das heißt, Leute gehen hin, ja, schauen sich Tomb Raider an, schauen sich Hitman an, ja, und wollen dann aber weitermachen und kaufen sich das Spiel. Ja. So. Und wenn der Film aber ihnen keinen Anreiz bietet, das zu tun, weil der Film nicht gut ist, ja, dann holen sie sich natürlich auch das Spiel nicht. Es sei denn, jemand aus der Community würde ihnen dann wieder sagen, hör zu, vergiss den Film, hol dir das Spiel trotzdem. Ja. Aber der allgemeine Kunde, der jetzt nicht irgendwelche Freunde hat, die irgendwo in der Gaming-Community drin sind, der wird einfach schlichtweg abgeschreckt. Tatsächlich. Also Hitman ist zum Beispiel ein ganz tragisches Beispiel eigentlich, denn ich glaube, es gibt 2 Hitman-Filme insgesamt. Ich meine, es wären 2 gewesen. In beiden Filmen, man merkt im Prinzip, die Leute, die das geschrieben haben, die können das Spiel nicht gespielt haben. Weil wenn sie das Spiel... Hitman nimmt sich beide Waffen und ballert sich quasi in so ein Gebäude rein. Genau diese Art und Weise zu spielen ist ein Garant für Niederlage bei Hitman. Weil bei Hitman geht es darum, dich reinzuschleichen, möglichst niemanden sonst umzubringen und das Ganze möglichst elegant zu machen, dich zu verkleiden und so weiter. Also genau. Genau. Ist im Film ins komplette Gegenteil verkehrt worden. Genau, weil die Strategie einfach war, dass man sagte, da gibt es eine Fanbase für das Spiel. Hm. Wenn wir das Spiel verfilmen, ja, dann kommen die alle. Dann habe ich da schon mal automatisch Zuschauer, ja, dass ich mit ihrem vielleicht sogar Lieblingsspiel ziemlich lieblos umgegangen bin. Das merken sie erst, nachdem sie im Kino waren und ich kassiert habe. Ja, weil so. Auch... Also im Prinzip, die haben Hitman verfilmt, als wenn es ein Ballerspiel wäre. Ja. Apropos Ballerspiel, die Doom-Verfilmung, die zwar witzig war, irgendwie, weil sie so schlecht war, aber bei Doom ist halt eben der Punkt, dass ein Tor zur Hölle aufgemacht wird. Ja. Es war irgendwie ein Virus. Also es war nicht die Hölle und... Aber wie gesagt, jetzt in den letzten 2 Jahren ist man davon weggekommen. Tatsächlich. Oder zumindest haben sie einmal war es, glaube ich, HBO ist, glaube ich, bei The Last of Us gewesen und Amazon jetzt bei der Fallout Amazon. Day. Ja, Amazon. Ja, hat mich ein bisschen überrascht. Ja, also, dass die, also Amazon, gut, ich meine, dass Amazon schon mal ganz viel Geld rausschmeißt, um halt eine dicke Serie zu machen, das haben wir im letzten Jahr mit Die Ringe der Macht gesehen. Ja. Genau. Was sehr gemixt ankam. Also, ne, genau. Das ist ein langes Thema. Aber immerhin kann man es sich noch angucken, im Gegensatz zu Willow. Okay. Also, ja, Moment, was aber noch nicht mal auf die Qualität bezogen ist, sondern du kannst Willow 2 nicht gucken, weil Disney Plus ist aus dem eigenen Streaming-Service, also Disney hat es aus dem eigenen Streaming-Service rausgenommen. Deswegen sagte ich, du kannst es wenigstens noch gucken, ja. im Gegensatz zu Willow, ja, weil das Ding so schlecht angekommen ist, dass Disney es bei Disney Plus rausgenommen hat, um keine Tantiemen an die Schauspieler mehr zahlen zu müssen. Was sehr tragisch ist. Irgendwie. Ja, ja, aber die Tantiemen für die Schauspielerinnen und Schauspieler bei Last of Us und bei Fallout, die dürften nicht schlecht sein, weil die Serie, beide sind sehr, sehr gut angekommen und sehr, sehr stark geguckt worden. Oh ja, oh ja. Also bei The Last of Us hat man natürlich, weil das halt, also das Spiel, das ist sehr, sehr stark storybasiert. Also für mich, klar, du hast zwar deine Kämpfe drin gehabt, aber das... ich habe es eher wegen der Story gespielt, als gegen Zombies oder gegen diese Walker. Ach, wie hießen die nochmal? Ist zu lange her, sorry. Also nicht wegen diesen Kämpfen habe ich das gespielt, sondern wegen der Story. Mhm. Die Story ist im Prinzip das, was mich halt an das Spiel gefesselt hat und man will es weiter. Der Nachteil von der Last of Us-Serie leider ist ein bisschen, was ich jetzt durchaus nicht schlecht mache, aber sie erzählen halt das Spiel nach. Ja. Und das ist natürlich das Problem, wenn du vorher das Spiel durchgespielt hast, dann wird dich keine der Wendungen, die da in dem Spiel sind, überraschen. Also das ist im Prinzip, ich weiß, wie es abläuft. Mhm. Ich will nur wissen, wie. Also ob ich irgendwie eine Verfilmung von einem Buch, ich das ich schon sagen, gelesen habe. Ich wollte sagen, weil ich denke mal, das ist das, was The Last of Us eben sehr stark von Fallout jetzt unterscheidet. Ja, weil Fallout ist auch für diejenigen interessant, die jetzt die Fallout-Spiele gespielt haben, weil es eben nicht das sozusagen nacherzählt, was in den Spielen schon vorgekommen ist. Ja. Also die Motivation der Gamer, sich Last of Us anzugucken, ist eben tatsächlich eine Adaption, eine Verfilmung dieses Spiels zu sehen. Wo natürlich einige Hardcore-Fans jetzt extrem sich gerade über Bella Ramsey aufgeregt haben und so weiter, aber oh Gott. Ja gut, aber hate is gonna hate, ne? Ja gut, ich meine, nimm The Last of Us und den Begriff Videospielverfilmung raus, ja, setz einen Romantitel rein und Literaturverfilmung und du bist genau beim Gleichen. Ja. Das ist die gleiche Herangehensweise. Ja. Das heißt, sehr, sehr viel gleich. Bei kleinen Änderungen hätte es die dann geben müssen. Wieso, weshalb? Besetzung hier und da haben wir uns anders vorgestellt. Ich meine, beim Videospiel ist es ja sogar noch stärker als bei Romanen. Bei Roman hast du eine Beschreibung des Äußerlichen oder sowas, aber selber ein Bild im Kopf. Das Videospiel liefert dir das. Ja. Also da kannte man jetzt auch nicht großartig was anderes machen. Ja. Ist nun mal so. Ja. Na? Beziehungsweise, also gerade, also wenn es gerade ums Bild geht, da war ich sowohl bei The Last of Us als auch jetzt eigentlich fast noch mehr bei Fallout extrem begeistert und erleichtert. Weil es gibt halt so einige Sachen, da denkst du dir, ja, hoffentlich machen sie es so ähnlich und so weiter. Und aber das ist, also bei der Fallout-Serie ist es praktisch 1:1. Also die reiht sich halt einmal in diese Fallout-Lore ein. Es gibt ein paar Sachen, die jetzt noch als Widerspruch ansehen, aber ich glaube, da sind die Fans zu schnell. Ich glaube, das wird sich noch aufklären. Ja. Aber also so akkurat ist schon. Also wenn man es einmal vergleicht und sagt, oh, was hätte man alles verreißen können in der Darstellung, was man da nicht verrissen hat. Das macht dann einfach sehr, sehr viel Spaß. Also ganz enge Zusammenarbeit mit Bethesda. Also, wie hieß er? Todd Howard, glaube ich. Hat halt eben auch jetzt in Interviews über die Serie gesagt, was halt eben geplant worden ist. Und die hatten halt, das Filmstudio hatte die ganz, ganz strenge Auflage, dass die Serie sich keinem einzigen Ende von den Fallout-Spielen widersprechen darf. Also für die Leute, die Fallout nicht gespielt haben, man kann, also ich habe mit Fallout 3 erst angefangen, ich habe Fallout 1, 2 und Tactics und so weiter habe ich nicht gespielt, war nicht vor meiner Zeit, aber irgendwie, ich hatte nie Verbindung damit. Aber bei 3, New Vegas und bei Fallout 4 war es zumindest so, dass es halt mehrere Enden gab, basierend darauf, wie du dich entschieden hast. Mhm. Also jagst du jetzt die Stadt nicht in die Luft oder bringst du die Fraktion nicht an, schließt du dich der Bruderschaft des Stahls an und so weiter. Und die Vorgabe war halt eben, dass es sich keinem einzigen Ende widersprechen darf. Ja. Wobei manche Leute jetzt sagen, ja, es widerspricht sich bei Fallout 4, weil da erscheint ein Luftschiff, was wir aus Fallout 4 finden, was aber eigentlich zerstört wird in einem Ende. Aber wer sagt, dass die Bruderschaft des Staats nur eins dieser Luftschiffe hat? Ja, also ich denke mal, das wäre aber auch so ein Punkt gewesen, das wäre wahrscheinlich bei der Abnahme wäre das aufgefallen. Also wenn Bethesda das nicht hätte haben wollen in der Serie, dann wären sie an der Stelle reingegrätscht. Ja. Also offensichtlich muss das okay sein. Ja. Ja, vielleicht sollten wir es doch kurz einschieben. Also wir können hier schlecht drüber reden, wenn wir jetzt nur so wir müssen ja ein bisschen spoilern, glaube ich. Ach so, ja, das sowieso. Ne? Ja, also, ja. Nur auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, wer sich halt, weil ich denke mal, ich weiß jetzt noch nicht, wie der Titel dieses Podcasts heißt, aber ich werde auf jeden Fall was mit Fallout reinschreiben, Fallout Review oder so ähnlich. Genau. Wer sich eine Fallout Review anguckt und sich anschließend über Spoiler beschwert, ist selber schuld in meinen Augen. Genau. Also halt im Zweifelsfalle erst die Serie gucken und dann diesen Podcast hören. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, dann macht jetzt Pause und guckt euch die Serie an. Genau. Kommt in 8 Stunden wieder. Genau. So, schön, dass ihr wieder da seid. Und da wir jetzt... also es ist einfach so, man sollte wirklich, bevor man sich irgend sowas anguckt, einfach die Serie gucken. Das gilt aber für alles. Also, oder einfach gar keine Berührungsängste damit haben, vorher was zu hören. Kann natürlich auch sein, ja. Das geht ja auch. Und gut. Oh, draußen ist Gewitter. Egal. Genau. Ist nicht der Erstschlag. Nein. Der Erstschlag kommt ja einen knappen Monat vor meinem 100. Geburtstag. Genau. Am 23.10.2077. Genau, dauert noch irgendwie 53 Jahre. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit. Können noch ein paar Serien gucken bis dahin. Genau. Noch ein paar, hoffentlich weitere Staffeln von Fallout. Ja, also von mir aus können die da noch 10 weitere Staffeln machen. Ja. Ist ja auch dankbar, weil sich das Ganze so ein bisschen geografisch zergliedert. Mhm. Ne? Ja. Also wir sind jetzt hier mit diesem, wir sind jetzt an der Westküste. Genau. Ja, also es ist ja alles L.A. Also Fallout 3, also L.A. haben wir, glaube ich, seit Fallout 1 nicht mehr gesehen oder Fallout 2. Genau. Wie gesagt, für Fallout 1 und 2 bin ich kein Experte. Genau. Weil man sieht, dass wer so ein bisschen L.A. kennt und sei es nur aus irgendwelchen Serien, erkennt das wieder. Ja, das Hollywood-Schild, Santa Monica Beach. Ist das Hollywood-Schild? Du hast besser aufgepasst als ich. Ganz irgendwie. Am Ende. Okay. Ganz am Ende, das Hollywood-Schild ist noch teilweise, da wird... Hollywood wird präsentiert von Nuka-Cola, von wem auch sonst. Ja, natürlich, wovon auch sonst. Ja, die Santa Monica Beach, die Vault, die da eine große Rolle spielt, Vault 33, liegt direkt neben der Santa Monica Beach, wenn man aus der Tür geht. Der Rest vom Riesenrad steht noch. Ja. Also ich und natürlich gegen Ende, was ja auch so ein Landmark ist, ist ja das Observatorium. Ach so, ja klar. Ne, da ist, also ganz eindeutig, also... Und auch ganz zu Anfang. Gut, ich war zwar noch nie in L.A., aber das kenne ich. Das kennt man. Ja. Und auch, sage ich jetzt mal, dieses Bild runter auf die Stadt mit den Hochhäusern, die ein bisschen anders aussehen. Das finde ich übrigens, weil es gibt einige Stellen, an denen hätten sie faul sein können und einfach eine reale Skyline nehmen können. Ja, haben sie nicht gemacht. Nein? Also es ist wirklich, es sind diese seltsamen, also im Prinzip diese Fallout-Welt, um das mal... Für die Leute, die Fallout, also die drei Leute, die das hier hören und Fallout gar nicht kennen. Fallout ist im Prinzip zwischen dem Jahr 1955, also bis ungefähr 1955 und 1960, ungefähr in dem Zeitraum, verläuft die Geschichte genau gleich wie unsere in der realen Welt. Irgendwo an dem Punkt biegt diese Geschichte ab. Also es ist im Prinzip alternative Zeitlinie. Ja. Und es wird, glaube ich, zunächst kein Mikrochip entwickelt. Die Atomenergie geht irgendwie komplett durch die Decke, macht aber teilweise, ja, also es ist im Prinzip, Fallout, also in 2077 ist die Zukunftswelt, wie man sie sich in den 50er, 60er Jahren vorgestellt hat. Wenn man sich zum Beispiel mal Lost in Space anguckt, dann wird einem dieser Stil ganz genau vorkommen. Oder diese Weltausstellung, wo du dann irgendwelche Konzeptcars hast, da kommst du gleich nochmal ins Spiel. Da sind nämlich einige Easter Eggs zu drin. Also wie man sich im Prinzip in den 50er, 60er Jahren die Zukunft vorgestellt hat. Genau, genau. Und sie sind halt musikalisch komplett in den 50ern hängen geblieben. Genau. Ich meine, sie sind stilistisch. Die 50er hören im Grunde genommen eigentlich gar nicht auf. Also die Mentalitätslage ist die gleiche. Genau. Dieser an sich positive Ausblick nach vorne, der auch durch Serien, Werbung, sonst wie präsentiert wird, die Frauen in den Kleidern, die das Essen machen und so weiter. Also wirklich dieses in den 50er Wobei Jahren. Wobei es ja der Mr. Handy mittlerweile macht. Ne? Ja, aber ich sag mal, dieses Tomorrowland, also das, was Walt Disney in Disneyland eingebaut hat. Ja, wie man in, wie gesagt, wie du sagtest, in den 50ern, wie man gedacht hat, wieso die Zukunft ist. Und es ist das Atomic Age. Und das hat irgendwie, ja, das hat nicht aufgehört. Das hat sich stilistisch, hat sich das gehalten, ja, in der Musik, in den, ja, in den Häusern, also in Architektur, in Designs, überall. Ja. Das hat einfach nicht aufgehört. Und ist halt Kapitalismus at its worst oder best, je nachdem, wie man es halt sieht. Es ist in Amerika, was nach dem, was ich so mitbekommen habe, was zwei Traumata nicht hatte. Also die Vietnam-Niederlage hatten sie nicht und es gab wohl keinen Watergate-Skandal. Richtig. Genau. Damit kam keine Desillusionierung vom amerikanischen Traum und die ganzen Folgen dadurch. Und ja, deswegen sind sie quasi immer noch so in diesem, ja, Wolkenkuckucksheim Amerika. Ja, es ist dieses immer noch mit dem an sich, mit diesem positiven Ausblick auf die Zukunft. Ja, aber eben im Hintergrund dieser militärisch-industrielle Komplex, vor dem Eisenhower damals in seiner Verabschiedungsrede gewarnt hat, genau. Ja, der hat sich eben gehalten und ja. Wobei, also es ist auch nicht alles Milch und Honig in dieser Zukunft, weil es gab vor, also ich, um 2050 gibt es im Fallout-Universum ziemlich, also einen Quasi-Weltkrieg, die Ressourcenkriege gab es dann da. Also genau. Mittlerweile, die USA sind zerfallen, haben sich in 13 Commonwealths unterteilt. Deswegen sieht man, wenn man darauf achtet, eine andere US-Flagge. Da ist ein Stern in der Mitte und 13 Sterne drumherum in diesem blauen Feld. Also nicht mehr die 50 Stars, sondern 13. Europa ist auch ein Commonwealth. Die haben sich mit dem Nahen Osten Rohstoffkrieg geliefert. Amerika hat wohl Mexiko und auf jeden Fall auch Kanada annektiert. Der große Feind ist komischerweise, also interessanterweise nicht Russland, sondern China, die auch eine Invasion vor kurzem hatten. Und ja, das ist im Prinzip die Ausgangslage bei Fallout. Und ja, das mündet halt eben in diesen Atomkrieg. Und so sieht es aus. Ja, so sieht, ja, ich weiß, es gibt, also wenn man sich gerade so im Analysevideos zur Fallout-Serie anguckt, für viele Leute ist es jetzt schon absolut erwiesen, dass Vault-Tec die Bomben geschmissen hat. Nein, es ist erwiesen, dass sie es vielleicht vorhatten. Richtig. Aber ob sie es dann auch tatsächlich getan haben, das ist nämlich eine sehr, sehr beliebte Fantheorie, dass Vault-Tec die Bomben geschmissen hat. Kann auch sein, dass es trotzdem noch die Chinesen waren und Vault-Tec es nur nicht mehr dazu gekommen ist. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, nein. Das wir, ist auch das wir, wissen, wir wissen auch nicht, ob es ob das, was wir da sehen, ob das ein Erstschlag ist, ob das eine Antwort ist. Ganz genau. Also das wissen wir auch nicht. Ja. Wir wissen nur, das sieht man direkt am Anfang der Serie, es wird Geburtstag gefeiert und da knallt das eben 2077 in L.A. dazwischen. Aber sowas von. Aber richtig doll. Das war mal ein Geburtstagsfeuerwerk. Wobei ich natürlich, ich lese gerade ein Buch über einen Atomkrieg, einen realen Atomkrieg und es ist Fiktion. Also man soll jetzt nicht meinen, das, was da an... Also am Anfang steht ja, das Kind guckt direkt in die Atomexplosion. Dieses Kind sollte blind sein. Und dieses Kind sollte vor allen Dingen bei der Entfernung zum Atompilz zu Staub zerfallen sein. Ich denke, Also ich denke, was man einfach immer im Hinterkopf haben muss, es soll einfach eine Vorgeschichte sein für das eigentliche Szenario. Das ist eben das 200 Jahre nach dem großen Knall. Es geht hier nicht darum, irgendwie das tatsächlich mal irgendwie durchzuspielen. Also weder jetzt, was gesellschaftlich angeht. Ist kein realistisches Szenario. Nein. Also ich sage jetzt mal, dass Leute wirklich 100 Jahre die gleichen Klamotten tragen, ist, wird nicht passieren. Ja, oder halt die Sache, was wir halt im Vorgespräch uns schon mal, also was mir im Prinzip seit Fallout 3, was ich mich wundere, so Bruderschaft von des Stahls, also Brotherhood of Steel im Spiel, die sind ja total militärisch und alles muss sauber gemacht werden. Ja, warum habt ihr dann auf eurer Landepiste noch Vertibirds, die im Krieg zerstört worden sind? Oder diese ganzen errichteten Siedlungen, da liegen noch die Skelette rum nach 200 Jahren. Ja. Das ist irgendwie, ich meine, das ist halt dieses Postapokalyptik-Setting, aber komisch ist es schon. Ja. Ich meine, Postapokalypse, das ist halt seit Mad Max so, ne? Wie sagt der Dackel immer, ich ziehe mir eine Waschmaschine an und nehmen irgendwie eine Kloschüssel als Schild und so weiter. Das ist halt normal. Ne? Das muss so. Das muss so. Das gehört so. Das muss so. Das ist seit Mad Max ist das festgelegt. Genau, genau, ja. Genau. Deswegen. Sehr schön ist die Serie, was Easter Eggs angeht. Wobei ich teilweise sagen muss, was halt ganz oft als Easter Egg bezeichnet wird, ist gar kein Easter Egg. Denn wenn in der Fallout-Serie Referenzen zum Fallout-Spiel drin sind, dann ist das für mich kein Easter Egg. Nein. Also ein Lichtschwert in einem Star-Wars-Film ist kein Easter Egg. Nein, also das ist halt das sind einfach die Spiele-Referenzen. Ja. Da hat man sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Also, schon geisteskrank viel Mühe. Also der ja. Guckt irgendwie ein Magazin aus einer Bücherecke raus. Das siehst du irgendwie nur 2 Sekunden im Bild. Ja, ja, das ist Grognak der Barbar-Ausgabe sowieso. Okay, kannst du im Spiel finden. Ja, ja. Also da hat man wirklich unheimlich viel hingeschaufelt. Vor allem, weil man wirklich alles machen musste. Also es ist ja nicht nur so, das ist ja nicht einfach irgendein Comic, der existiert hat, sondern das musste man machen. Ja, man muss den außer, also dieses Comic hat im Spiel existiert, also dieses Titelblatt gab es schon. Das kann man feststellen. Also diese Titelblätter und diese Magazine, weil da sind auch so Schlossknacker-Magazine, das Tesla-Magazin zum Beispiel. Mhm. Oder, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Also man hat sich wirklich wahnsinnig viel ausgedacht. Ja, oder man hat sich unheimlich viele Ecken ausgedacht, so muss man sagen, wo man irgendwas platzieren kann. Man hätte es genauso gut sein lassen können, aber man hat es dann auf den Tisch gelegt. Ja. Also dieser Begrüßungskorb für Maximus in Vault 4, wo dann wirklich diese Sachen untergebracht werden, damit man das aus dem Spiel wiedererkennt. Ja? Also anstatt nicht nur einfach Flakes drauf geschrieben, nein. Ja, es müssen dann Sugarbombs. Es müssen Sugarbombs sein. Und wenn man genau hinguckt, die sehen auch aus wie kleine Atombomben. Ja. Und die allgegenwärtige Nuka-Cola, mit dem Getränkeautomaten, ja. Wo der Automat irgendwie Riesenautomat und du hast nur einen ganz, ganz kleinen Kühlschrank. Ja, muss ja, weil der ist ja atombetrieben. Ja, aber gleichzeitig gibt es andere Kühlschränke, die wie unsere sind. Also, ja. Naja, ist egal. Ja, das ist dann nochmal eine andere Technik. Also für mich ist eher so ein Easter Egg wie das Easter Egg, was ich irgendwie nirgendwo in diesem Easter Egg Video, also es hat irgendwie kein Mensch gesehen oder ich habe einfach nur nicht das richtige Video gesehen. Am Ende, wo diese Vault-Besprechung ist, dieser Raum, in dem die sind, das ist fast 1:1 aus Dr. Strangelove, der War Room. Ja. Ganz berühmtes Bild mit diesem weißen Lichtring oben drüber und der Karte im Hintergrund. Ich habe definitiv. Instant. Ja, also das war auch sofort die das, was mir in den Sinn kam, als ich das sah, dass ich sah, ja, klar. Natürlich. Logisch. Ihr plant ja auch das Ende der Welt. Wollte sagen, sitzen da, planen das Ende der Welt, diskutieren kriegen noch schöne Schilder aufgestellt, damit auch wirklich jeder weiß, wer jeder ist. Ja, da hast du mich ja darauf hingewiesen, dass eigentlich ist es ja Quatsch, weil also du, wenn du Elon Musk irgendwo sitzen hast, du musst ja nicht noch Tesla oder SpaceX da. Aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Genau, das wie ist also eher für den Fernsehzuschauer gemacht. Das ist für den Zuschauer gemacht. Das ist genau wie man diese große Karte hinten an der Wand hat, wo man dann eine Taste drückt. Und dann sind alle Vaults zu sehen. Ja, als ob man das vorher nicht wüsste, aber man hat die extra geschaffen. Falls man mal so eine Konferenz hat, das hat so diesen Stil von Goldfinger, der sich ein Modell von Fort Knox gebaut hat. Aber richtig gutes Modell. Was hochfährt und seinen Billardtisch erst zur Seite, nur um dann hinterher alle zu töten, die das jemals gesehen haben. Aber hey, wenn man so reich ist, dann kann man das machen. Dann ist man Goldfinger, genau. Ja, dann macht man das und aber es sind natürlich, das ist schön gemacht, weil man immer sieht, man wollte nicht per se unbedingt alles erzählen. Ja. Also wenn man zum Beispiel guckt, dass der die das ja so richtig ans Rollen bringt, also die Barb, die Frau von Cooper Howard, der als Ghoul dann später rumrennt. Mhm. Und wo man so guckt, wo so die Diskussion erst so kurz aus dem Ruder läuft und sie schaut nach oben, da oben steht noch einer. Der überschaut die Situation, aber man sieht nicht, wer das ist. Ja, das ist so die graue Eminenz hinter dem Ganzen. Guckt runter und sie bringt dann ja so ein bisschen dann wieder jetzt Struktur, wie gesagt, in die Sache rein. Ja. Ja, hätte man jetzt erzählen können. Hat man aber ganz bewusst nicht gemacht. Nö. Man hat eine ganze Reihe von Sachen offen gelassen, damit man auch in späteren Staffeln darauf zurückgreifen kann. Ja, auf jeden Fall. Auch die Flashbacks werden an einer bestimmten Stelle, hört das auf, da ist eine Lücke. Also zwischen dem Geburtstag und diesem Vault-Tec-Treffen, diesem Weltuntergangsplanungstreffen, was ist dazwischen passiert? Warum ist Cooper Howard nicht bei seiner Frau? Warum ist er kein Hollywood-Star mehr? Warum macht er Kindergeburtstage? Genau. Wird alles nicht genau erklärt. Genau, genau. Warum er rauskriegen will, wo seine Familie ist, obwohl er mit seiner Tochter die Geburtstagsfeier verlassen hat. In dem Moment, wo die Bomben hochgehen, also das irgendwie. Keine Ahnung. Na, was wird aus Lucys Bruder, der jetzt in der Kälteschlafkammer seines Vaters sitzt? Zum Beispiel. Das ist halt das Problem, was ich bei einigen Reviewern halte. Die kommen halt direkt hin und sagen, ja, das sind alles Logiklöcher und Storylöcher, Plotholes. Nee, das ist kein Plothole, das ist einfach eine offene Frage. Ja, klar. Also, weil wir wissen ja auch nicht, wie es in Vault 32 weitergeht. Die soll jetzt neu bevölkert werden. Wir wissen nicht, wer vorher in Vault 32 aufgeräumt hat. Innerhalb von 24 Stunden. Ja, die kamen da irgendwie an und es war hat man das ganze sauber. Ding wieder komplett auf links gedreht. Ja, also man sieht, wie Vault 33 aufgeräumt wird, aber wie Vault 32 aufgeräumt wird. Genau. Na, was macht die Bruderschaft jetzt, wo sie kalte Fusion hat? Ja. Und es gibt ja noch diese, sag ich mal, diese Fraktion, die antwortet ja eigentlich noch einer höheren, wo sie ja auch die Befehle von bekommt. Ja. Ja, das sind dann so diese Oberbösewichte bei Fallout. Also die Enklave ist noch nicht vorgekommen und so weiter. Genau. Worauf es wird ja ein bisschen drauf verwiesen. Ja, also wir sehen die Enklave. Ja, im Prinzip am Anfang dieses Testlabor mit den Hunden, wobei ich gar nicht so ganz verstanden habe. Also mir ist nicht so ganz klar geworden, wofür haben die diese Hunde ausgebildet? Was war der Sinn? Keine Ahnung. Aber sie sind, was man nur deutlich sah, war, dass sie sehr nach Protokoll, weil alle, die unter dem Gewicht waren, haben sie direkt getötet. Ja, weil nämlich der Hund, der uns jetzt dann immer begleitet in der Serie, hätte eigentlich tot sein müssen. Ja, der Dog hat ihn gewähren lassen. Ja. Ja, und man sieht draußen, dass die Hunde abrichten. Ja, aber wofür? In Reihe. Also als Wachhunde? Komisch. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Vor allem Wachhunde in der Welt, wo es Roboter gibt. Naja, ist egal. Also, man weiß es nicht. Es ist aber kein Plothole, sondern es ist einfach. Es ist nicht erzählt. So nein, es ist ja nur, weil du nicht alles direkt erzählst. Ja, nur weil du jetzt zum Beispiel im quasi in der letzten Szene, wenn Lucys Vater, wenn Hank da steht und er schaut auf die Stadt runter. Genau. Ja, klar, jetzt hätte man da groß was einblenden können oder so. Nee, man hat es einfach gezeigt. Ich meine, der Turm in der Mitte der Stadt ist für die es gespielt haben, signifikant genug. Also, wir wussten alle direkt Bescheid. Aber für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, siehst du dann nochmal im Abspann das Schild von der Stadt. Ja. Fabulous. Und dann steht da New Vegas drauf. Das war übrigens auch immer ganz schön. Jedes Mal bei dem Abspann immer ein bisschen anders. Ja. Ja, auch im Intro, das Fallout-Logo, die Art, wie es dargestellt wurde, reflektierte auch immer ein bisschen die Folge. Ja. Ja, dass man sah dann so nach dem Motto so, dann brannte es da so ein bisschen ab. Oder wie er diesen Sentry-Turm schießt auf ihn und das geht quasi ins Logo und das Logo kriegt halt auch eine Salve vom Maschinengewehr ab. Also, genau. Ich mag so einen Kram. Ja. Also wie gesagt, aber die meisten Sachen, die mir so aufgefallen sind, waren keine Easter Eggs, sondern es waren einfach Referenzen auf das Spiel. Spielereferenzen, genau. Ja. Also was zum Beispiel eine Referenz war, ich kann es mir einfach nicht merken, diese drei Sachen, die er dann immer sagt. In diesem Film am Anfang drehen die ja mit Cooper Howard diesen Film, diesen Western. Ja. Der soll diesen Typen erschießen und dann sagt er, ja, du bist das. Also vier Sachen sagt er dann. Ja. Hässlich, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Wie hässlich, aufrichtig und noch irgendwas. Ja, genau. Das sind die vier Sachen, die ursprünglich auf John Waynes Grabstein hätten stehen sollen. Ja. Ist nicht dazu gekommen, Nein. hat sich geändert, aber schon interessant. Ja, ja. Also das kann man sehen, weil eben, und das ist auch interessant, wenn man nämlich schaut, er ist ja Westernstar, Cooper Howard ist Western-Star. Also für mich kam der, der wirkte auf mich sowieso wie der John Wayne aus dem Fallout-Universum irgendwie. Na, genau, ne? Also er ist Western-Star. Ja. Und was man eben sehen kann, und deswegen ist er auch in Fallout und dann in 2077 immer noch Western-Star, weil eben das, was wir gerade sagten, nämlich so diese Einschläge oder Einschnitte ins amerikanische Selbstbewusstsein, also mit Vietnam und Watergate und so weiter, das waren ja unter anderem auch mit der Sozialkritik, die dann aufkam über die Bürgerrechtsbewegung, das gehörte ja auch zu den Sachen, die dem Western im Kino quasi den Gar ausgemacht haben. Oder die Marlboro-Männer, die an Lungenkrebs gestorben sind. Und das hat hat eben nicht stattgefunden. Das heißt, dieses mit der Zug nach Westen und er immer noch als Westernheld, das ist immer noch das Ding. Ja. Ja. Sehr interessant ist auch, wie sie die Musik ausgewählt haben. Oh ja. Also ganz am Anfang, die Serie fängt an, du hörst, I was walking alone, minding my business und dann out of an orange colored sky ja. Und dann Flash, bam, Alexander, auf einmal, im Lied ist natürlich, er hat sich verliebt gemeint, aber das ist im Prinzip Foreshadowing auf, gleich passiert was. Gut, die Fallout-Spieler werden wissen, was gleich passiert, weil... das ist halt, also vielleicht die Leute, die den Trailer gesehen haben, auch. Also. Ja, gut. Aber ich sage mal, wer Musik 50er, früher 60er mag, der ist da gut aufgehoben. Also den Soundtrack kann man gut alleine hören. Ja. Also manche Sachen. Ja, manche Sachen sind einfach, auch da muss man ja mal sozusagen, da hat ja auch wirklich einer nachgedacht. Ne? Also man muss ja auch diese Stellen ja auch in Songs und so weiter auch finden. Ja. Also wenn die in Vault 32 kommen und die haben innerhalb von 24 Stunden, ist irgendwer gekommen, hat alle Leichen, alles beseitigt, das genau. Ding sieht 1A aus, total sauber, alles aufgeräumt und man hat wirklich What a Difference a Day Makes, 24 Little Hours. Ich meine, da muss man ja erstmal drauf kommen. Ja, so eine Stelle muss man ja auch erstmal finden. Und ich glaube, im Abspann von Folge 1 lief halt das Lied von Inkspots, was für mich für Fallout steht. Das ist dieses I don't want to set the world on fire. Ja. Was natürlich, Ja, ja. Und sie haben, wie gesagt, jeder Abspann ist ein bisschen anders. Ja. Ja. Auch reflektiert die Folge selbst. Mhm. Also mit dem einen, der noch am Malibu Pier auf der Bank sitzt, genau, und die Zeitung liest und dann kommt der Schlag und, ja, dann ist immer noch die Bank da und das Skelett ist immer noch da. Ja. Ja. Zum Beispiel ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ja, dir sind ja auch einige andere Sachen noch aufgefallen, aber da bist du, glaube ich, eher der Ja, also wirklich so bei den Easter Eggs. Was ich das mag ich jetzt hier, das mag ich aber auch bei anderen Sachen. Wenn Dinge, die in der, sag ich mal, vielleicht früher mal oder in unserer Realität in der Vergangenheit experimentell waren, und wenn die dann in der alternativen Realität tatsächlich in Serie gegangen sind, wenn das gekommen ist. Also wenn man schaut, wenn Coop mit seiner Tochter flüchtet und für eine ganz kurze Szene sieht man, da steht ein roter Sportwagen. Ja, ganz hinten im Hintergrund steht ein roter Sportwagen. Das ist ein experimentelles Design, das George Barris gemacht hat. Mhm. Ja, er hat, glaube ich, nur ein einziges Stück gebaut. Ein Nachbau steht in L.A. im Museum. Ja, auf dem bestehenden Fahrgestell. Das war so ein Showcar. Mhm. Hat es nie gegeben. Aber in Fallout, dieses Auto, haben sie es in Serie gebaut. Das Auto ist Realität geworden. Krass. Ja, ja. Oder das sind diese kleinen Sachen, wenn man guckt. Ja, dass die Fernseher, das Bild ist immer noch schwarz-weiß. Ja. Ja. Was irgendwie hanebüchen ist, weil wir haben 2077. Aber okay, das ist halt eben dieses Rückwärtsgewandte. Genau. Ne? Und auch, man sieht es ja auch zum Beispiel, ja, dass Gesundheitsdebatten hat es nie gegeben. Also, nee, irgendwie nicht. Da läuft ganz normal durch, ja, ja. Auch mit Rauchen. Also kein Thema. So eine typische Szene, wenn Coop Werbung macht für den Vault. Er raucht, hat die Hand in der Hosentasche im Anzug, raucht. Ja. Ja, und die Kippe, die schnippt er dann erstmal weg. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Ja, das galt ja in den 50er Jahren, war ja der verrauchte Raum galt als urgemütlich. Ja, ja. Ne, auch wenn sich die aus den Konzernen alle treffen. Ja, die haben da auch den Aschenbecher stehen und so weiter. Also ist ganz normal. Ja, also das wirklich, das werden die Mentalität der 50er, frühen 60er, die ist da fortgeschrieben worden. Ja. Also muss ich sagen, ist mit sehr, sehr großem Aufwand gemacht. Ich mochte zum Beispiel auch dieses Wolkenkuckucksheim, in dem Lucy quasi aufwächst. Ja. Weil irgendwie ist sie ja komplett weg und wird da also so richtig Fish out of the water Story. Mhm. Am Anfang sieht man halt diese Sequenz, wo sie aufzählt, was sie alles kann. Ja. Das ist im Prinzip eine Repräsentation von der Charaktererstellung im Spiel. Das ist dieses Special, also Strength, Perception und so weiter. Ja. Das Tolle ist daran einfach, wie man das eingebaut hat, wenn man das nicht weiß. Ja, wenn man das nicht kennt, man kann das einfach verfolgen. Man stolpert nicht drüber. Und man grinst noch, wenn das Special und denkt so, ach guck mal, da haben die sich aber toll ausgedacht. Nein, sie haben sich nicht ausgedacht, sie haben es aus dem Spiel übernommen, aber es geht. Ja. Genau wie der Ghoul. Ja, je nachdem, wie man drauf schaut, wenn man die Spiele nicht kennt, sondern, ist klar, der Revolver hält, der nie daneben schießt. Ja, das ist eine Anspielung auf Watz. Ja. Auf dieses Zielsystem, was man im Spiel hat. Genau. Weil der benutzt Watz, alles andere kann ich mir das nicht, anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Na? Oder solche Bemerkungen so, egal was du vorhast, irgendwas lenkt dich immer ab. Ja. Ja, Nebenquests halt, ne? Ja, also das war ja bei Fallout so, die Hauptstory war eigentlich das Schwächste an den Spielen, irgendwie immer. Also die Welt war das, was den Spaß, also für mich jedenfalls den Spaß ausgemacht hat. Also. Ja. Und ich glaube, das haben die auch so eingebracht, weil das haben sie auch wirklich verstanden. Mhm. Das sage ich jetzt mal, auch weil wenn man sagt, okay, also, da ist der und ich habe jetzt den Kopf und ich bringe den Kopf von A nach B. Mhm. Ja, wenn du wirklich nur, wenn du die Handlung jetzt der Staffel, erzählst analog wie zu dem Hauptplot der Spiele, dann bist du in zwei Sätzen durch. Na? Aber. Da ist Lucy, die kommt aus dem Vault, die hat diesen Kopf und die bringt den von A nach B. Genau. Oh ja, und dann wird sie von dem mal wieder getrennt, dann findet sie den wieder und so weiter. So, ja. Beim Spiel könntest du, sag ich mal, die Hauptlinie des Spiels, könntest du genauso erzählen, aber. Ja, also ich finde es halt interessant, wie sie so Spielemechaniken halt eingebaut haben und halt eben filmisch umgesetzt haben. Übrigens mit dem Kopf, Easter Egg ganz am Anfang, also Foreshadowing, da ist halt so ein Pip-Boy-Poster, ich will mal Pip-Boy zu dem sagen, Vault-Boy-Poster. Ja, Vault-Boy. Wo dann steht, don't lose your head in der ersten Folge, was ich sehr witzig fand. Ja. Aber man merkt halt, also abgesehen von diesem Vats, man hat halt Stimpaks, die halt genauso aussehen wie im Spiel und halt genauso klingen auch wie im Spiel, dann hast du dieses, dass man verkrüppelt sein kann in dem Spiel, aber Gliedmaßen wieder anschrauben kann, mehr oder weniger. Die Ghoulifizierung ist drin. Und eine Sache, das habe ich aber gelesen, also ich habe es nicht selber gemerkt, man kann in Fallout-Spielen Companions dabei haben, aber immer nur einen. Und wenn du mal darauf achtest, es sind immer nur zwei unterwegs. Also wenn Maximus dazukommt, ist vorher der Ghoul weg gewesen. Genau. Und umgekehrt. Genau. Und was sie sozusagen ironisch eingebaut haben, ist, dass wenn du unterwegs bist, die ganzen Sachen einsammelst, wie groß und wie schwer eigentlich dein Rucksack sein müsste. Ja, aber auch so dieses, was du halt im Spiel Fallout 4 machst, du hast halt deinen Companion und den benutzt du halt als externes Inventar. Ja. Deswegen müssen die... Wie hießen sie nochmal? Das die Knappen. Die Knappen, genau. Die Knappen, diese Riesentaschen. Ritter, genau. Na, die dann immer diese Riesentaschen durch die Gegend schleppen. Ja. Gott, war das ein Assi, dieser Ritter. Ja, aber es hat ja... So komplett entzaubert irgendwie. Ja, aber es hat ja irgendwie so den Eindruck, dass... also diese Rüstung, die macht ja offensichtlich was mit Leuten. Ja. Also der eigentliche, also Titus... Ja, der dessen Rüstung dann Maximus übernimmt. Hm. Ja, der hat zwar die Ritter haben zwar dieses Image, aber eigentlich sind das jetzt auch keine irgendwie besseren Menschen oder sowas. Nö. Und wenn Titus eben jetzt dann nicht mehr ist und Maximus die Rüstung hat, ja, das färbt, also ich sage jetzt mal, Macht zu haben, das färbt dann auch auf ihn ab. Also wenn man da sieht, dass dann, wenn sie ihm Thaddeus schicken und dann sagt er, kletter mal auf den Baum, ich will einen Apfel, an dem Baum sind überhaupt keine Äpfel. Du kletterst trotzdem da hoch. Und er bietet das sogar von sich aus an. Ja, nachdem er einmal runtergefallen ist, ja, bietet das an, dass er auch nochmal selber hochklettert. Also, was ich auch witzig fand, weil das haben wir, glaube ich, also jeder, der Fallout spielt, wenn er das erste Mal in eine Power-Rüstung kommt, der ballert erstmal damit rum oder baut irgendeine Scheiße. Ja, Maximus natürlich auch, indem er halt diesen Stein tritt und damit halt eine Ecke vom Haus weghaut. Was ich eine sehr geile Szene finde. Halbe Ruine, muss man ja sagen. Ja. Die halbe Ruine zusammenbricht. Ja. Wobei man sagen muss, so Vault 4 fand ich ein bisschen verstörend. Ja. Aber das ist halt... Aber das ist eben so. Die Vaults sind ganz krasse, kranke Menschenexperimente. Ja. Auch später in dieser Warroom-Szene, ich nenne die Warroom-Szene, weil es mich halt an die Warroom-Szene aus Dr. Strangelove erinnert. Die Vorschläge, die anderen Executives machen, das sind alles Vaults, die man in irgendwelchen Fallout-Spielen finden konnte. Das hat es alles gegeben. Ja. Übrigens, dieser Robco-Typ ist... den trifft man im New Vegas-Spiel. Also es sind voller Referenzen. Genau. Ja. Wie Bud zum Beispiel, das kennt vielleicht Bud, so mancher von euch, wenn man so einen Saugroboter hat, der sich festfährt. Ja, genau. Ich hab mal so einen gehabt und war allerdings so früher. Das Nervigste war ja, die haben ja alle, oder viele von denen, die haben ja zu Anfang nicht gut funktioniert. Ja. Die hingen in irgendeiner Ecke. Und dann fahren sich total fest, sitzen irgendwann wie dieser Elektrokarren in Austin Powers, den er irgendwann mal schafft, da quer in den Korridor reinzubauen. Genau. Das schaffen diese Roboter auch irgendwie und Button zu haben, der auch quasi und jetzt bleibt mal stehen und... Vor allem, ich frage mich, seit wie vielen Jahrhunderten versucht der das schon? Ja. Also versucht er es jetzt schon seit 200 Jahren? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall lang genug. Ja. Ja, und also muss ich sagen, es waren so schöne Sachen dabei, wie so ein Wahlkampf, wenn der eine in der Reihe steht und dem anderen erklärt, warum er dann nicht für ihn gestimmt hat. Und ja, oder dieses... Der Typ, der jedem erzählen muss, für wen er gestimmt hat, die kennen wir doch alle. Ja. Das ist halt oder dieses typische so, dass was die Amerikaner auch kennen, dass es eigentlich nach diesen Wahlen sozusagen, du darfst kein schlechter Verlierer sein. Ja. Es wird dir dann erzählt, dass du ja eigentlich ganz gut gemacht hast, selbst wenn du mit dem Landslide verloren hast, hast du dann hinterher gesagt, ja, aber er war ja so ein würdiger Gegner und so. Sowas hast du da auch gesagt, du hast einen tollen Wahlkampf gemacht, du hast 10 Poster aufgegangen. Irgendwie sowas. Da hast du eine Handvoll Plakate, hat aber irgendwie... Die andere hat aber irgendwie mit über 90% der Stimmen gewonnen so, aber du hast einen tollen Wahlkampf gemacht, weil du hast irgendwie 5 oder 10 Plakate aufgehangen und viel Glück beim nächsten Mal. Wie war das in der Krise? Das weiß ich. Jemand, wähle ich den aus 31 oder genau. So ähnlich? Weil genau. Ich habe es mir auf Englisch noch nicht angeguckt. Ich bin gespannt, was du da sagst. Ja, weil das ist, kommt ja nicht von ungefähr, weil wenn man weiß, was in Vault 31, das ist das Management und da kommen dann auch die Werbebotschaften her, die beziehen sich dann eben auch auf Wahlkämpfe. Ja. Obwohl das noch nicht diese, weil es wird halt bei Spielen immer von dieser Master Vault, wo quasi die Allerobersten drin sind, was das absolute Luxusding sein muss. Das ist Vault 31 auch noch nicht. Das ist einfach nur eine Kryo-Vault. Richtig. Was übrigens eine schöne Anspielung auf Fallout 4 ist. Genau. Das ist aber, glaube ich, das, was angesprochen wurde zwischen Coop und seiner Frau, wenn er sagt, wir können uns einen Platz in der Vault kaufen und sie sagt, nein, ich meine eine richtig gute Vault. Das ist diese andere Stufe. Ja. Das, was er also auch dann auch aus seiner Arbeit für die Werbung da und so dann noch nicht kennt. Also ihr schwebt da offensichtlich was komplett anderes vor. Aber es ist halt generell interessant, wie viele Leute da noch so aus diesem Krieg, also aus der Vorkriegszeit, die sind fast alle noch da. Also nicht, ja. Ja, ich glaube, das ist... Würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwann auf diesen Vater treffen. Der am Anfang, also quasi war erst sein bester Kumpel. Ja. Und dann kaum passiert die Katastrophe, schlägt er den nieder, um ihm nicht helfen zu müssen. Stimmt. Das ist also, Gesellschaft bricht instant auseinander. Ja, vor allem das Interessante ist, weil da kann man das, was man sehen kann, auch sonst in der Serie, vor dem großen Knall. Man hat immer den Eindruck, dass Hautfarben gar nicht mehr diskutiert werden. Coopers Frau ist Afroamerikanerin und so weiter. Ist alles nicht das Thema, Ja, die hat auch einen sehr, sehr hohen, sehr, sehr hohe Position bei Voltec. Mhm. Alles nicht das Thema. Und dann kommt aber der, Kommunismus ist böse. Dann ist Kommunismus böse. Und dann, wo der, wenn der Nuklearschlag kommt, ja, geht der Weiße als erstes hin und will den Schwarzen nicht in seinem Atombunker haben. Hm. Ja, wo sie, noch, wo sie noch kurz davor gestanden haben. Wobei ich tatsächlich sehr angenehm fand, dass dieses Hautfarbenthema mal in der Serie nicht vorkam. Weil, ja, aber ich glaube, dass das gehört aber auch, dass das sozusagen nicht thematisiert wurde in dem Amerika vor dem Untergang. Hm. Das gehört einfach mit zu diesem Shiny. Das ist dieses Shiny aus den 50er Jahren. Das ist alles Shiny. Das glänzt genauso wie Chrom und so weiter. Ja, wie gesagt, das Problem sind die Kommunisten. Wobei Kommunisten alle die sind, die irgendwie eine andere Meinung haben. Das ist so ein Totschlagding. Ja, ja, Pinker, sagen du sie bist, im, genau, im du bist, Englischen. Du bist, ne? Entweder komplett auf Linie. Ja. Ja, oder, also hier würde man linksgrün versifft dazu sagen. Genau. Genau. Also, es ist genau. Halt. Also es sind alle, die jetzt sozusagen nicht diesem vorgezeichneten Politik, Konzerne und so weiter, die dem eben nicht folgen. Genau. Ja, ja, das fand ich eine sehr, sehr starke Stelle, wenn Coop sich mit seinem mit dem Schauspielerkollegen unterhält und der ihm erzählt, dass er ja da zu diesen Treffen geht, ja, und Coop zu ihm sagt, du klingst, als wäre das ein Kult. Und er sagt, hör mal, du arbeitest für Leute, die das Geschäft machen mit dem Untergang der Menschheit, also eigentlich bist du der im Erzähl Kult. Erzähl mir nichts von Kult, ja. Du bist ja nicht der im Kult. Ja, ja. Ja. Klar, weil gerade kennt man ja aus manchen kultischen Sachen, die ja gerade eben mit dem Weltuntergang, ja, klar, mit dem jüngsten Gericht und klar, so weiter. Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker, mit der Angst vor dem jüngsten Tag und dem Untergang und so. Und die machen damit tatsächlich, die planen das aktiv. Ja, aber zu sagen, die anderen, die das kritisch sehen, die sind in dem Kult. Das war gut gemacht. Mhm. Also es war, ich denke, das ist das, was die beiden, was The Last of Us und Fallout stark voneinander absetzt. Ich glaube, dass in Fallout für die Fans der Spiele mehr Eigenes zu entdecken ist. Ja, ja, nicht zuletzt, weil eine ganz neue Geschichte erzählt, genau, wird. Ne? Genau, also, ich glaube, das ist der große Unterschied. Ja. Wobei, absolut kein Hate gegen die Last of Us Series. Nee, eine meiner Lieblings-Serie. Weil für diejenigen, die die Spiele nie gespielt haben, ist eins wie das andere. Ja. Die gucken eine Story. Ja. Wir haben eine Story, durchgehende Handlungslinie, haben wir bei Last of Us, das haben wir bei Fallout. Ja, weil für mich war die letzte Folge von Last of Us, da war keine Überraschung mehr, weil richtig, ist halt genau im Spiel drin. Genau, das eine, eben man die einen, wenn man die Spiele kennt, bei dem einen möchte man die Umsetzung dieses Spiels durch Schauspieler sehen. Das klappt super in The Last of Us, das funktioniert. Jo. Ja. Und Fallout ist quasi eine Erweiterung. Ja. Das war nämlich auch eine meiner ersten Fragen, als ich hörte das erste Mal, dass eine Fallout-Serie kam. Ja. Ich dachte mir, wie wollen die Fallout verfilmen? Weil jede, eigentlich, ich weiß nicht, wie 1 und 2 kann ich nicht sagen, aber jedes Spiel seitdem, es gibt immer Multiple-Choice-Endings. Und dann ist halt die Frage, ja, einigen wir uns denn jetzt auf ein spezielles Ding oder so? Und das haben die halt sehr elegant gelöst. Und es kann alles hin. Richtig, und es ist auch nicht die gleiche Ecke. Also man konnte jetzt Fallout, man konnte das ansiedeln, wo also man drei wollte. Also 3 ist in Washington, 4 ist in Boston. Ja. 76 ist in Appalachia, was irgendwie West Virginia ist. In den Appalachen, genau. Mhm. Ja gut, wir sind jetzt wieder an der Westküste, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube, Teil 1 ist, glaube ich. Genau. Was übrigens lustig ist, aber das haben nur die Fallout-Lore-Profis gemerkt, wenn du bei Fallout 1 aus der Vault rausgehst, dann siehst du halt wenige Meter, nachdem du losgegangen bist, ist schon einer der Vault-Leute, der rausgeschickt worden ist, ist direkt gekillt worden. Mhm. Das hast du bei der Fallout-Serie auch. Ja. Wenn du darauf achtest, da liegt direkt ein Toter. Ja. Das ist halt... ja, ja. Und alles will dich töten. Ja. Also das wird so schön reflektiert, wenn Lucy in der einen Stelle mit dem einen Typen redet. Geht dann weiter und der zu danke fürs Leben lassen. Ja, genau. Danke fürs Leben lassen. Ja, Also das ist, also da sieht man, wie absurd eigentlich diese Welt ist. Ja. Und das ist aber auch sehr, sehr gut reflektiert worden, eben wie man gezeigt hat, wie Lucy auf diese Welt reagiert, die für andere normal ist, ja, aber für sie ist das... Ja, sie wird ja ausgelacht. Wie gesagt, sie kommt ja wirklich aus Wolkenkuckucksheim. Ja. Die ist ja... Ja, also dass sie da zu Anfang... Also wir müssen da... Ich muss Ihnen jetzt sagen, das war jetzt sehr, sehr unhöflich von Ihnen. Und, ja, und wir können uns doch hier einigen. Und die also, wovon spricht die Frau? Also das existiert hier alles. Sie vorbei. Wobei man sagen muss, der Ghoul hat sie vorbereitet. Weil sie hat zu ihm gesagt, was sind Sie bloß für ein Mensch? Ja. Und er sagte so, so ungefähr, ja, ich bin so, wie du sein wirst, wenn du lange noch hier oben bist. Ja, ja, und das ist auch ein Stück weit so. Also wenn man zum Beispiel sieht, ganz am Ende, ja, wenn sie ihre Mutter, die komplett ghoulifiziert ist, dann, ja, wenn sie die dann erschießt. Da erschießt oder so, das wäre eine Sache, die wäre ein paar Folgen vorher. Das war. Ja. Also ich fand es auch ganz gut, dass sie zum Beispiel hingegangen sind und am Ende, du merkst halt, dass sie schon Kampfsport gemacht hat. Ja. Das wird gar nicht so sehr thematisiert, also die rennt jetzt nicht rum wie Jackie Chan, aber so ein bisschen, dass die Ahnung hat, merkt man. Ja, ja, sie haben sie zum Beispiel auch schießen lassen. Ja, wo aber sie nicht dann, besonders gut. Ja, hast du die Zielscheibe mal gesehen? Also da waren irgendwie so zwei, drei, die waren so ein bisschen außerhalb. Hm. Also das hat sie, die hat sich selber ein bisschen runter gemacht, um jetzt nicht so überperfekt zu wirken, glaube ich. Also so schlecht war das Ergebnis jetzt auch nicht unbedingt. Ja, weil ich mich nämlich zuerst gefragt habe, wovon redet sie eigentlich? Also das Trefferbild war gar nicht so schlecht. Mir ist übrigens gerade auch, also gerade eben aufgegangen, warum Fallout in Amerika immer spielt. Weil ich glaube... Also unabhängig davon, dass Bethesda eine amerikanische Firma ist, aber ich glaube, das Setting funktioniert in Amerika am besten. Wenn du sowas in Deutschland machen würdest, klar, könntest du auch machen, wobei ich mich nicht wundern würde bei uns Ordnungsfanatikern in Deutschland, da sieht bestimmt alles aus wie vor dem Krieg mittlerweile. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, schon komplett aufgeräumt. Nee, diese Anzahl an Waffen, diese absolut geisteskranke Anzahl von Waffen, die weil Du gehst in ein Haus rein, machst eine Schublade auf, findest einen Revolver drin. Ja. Überall liegt Munition drum. Ja. Das ist glaubhaft, wenn du die Amerika anguckst. Ja, ich glaube einfach, die Programmierer, die kennen sich dann oder sie haben es dann recherchiert und so, haben sich das einfach, sage ich jetzt mal, es fällt ihnen einfacher, es mit amerikanischer Kultur zu machen, als jetzt, sage ich mal, mit anderen. Und man muss auch dazu sagen, da die Amerikaner sozusagen quasi, jetzt mal abgesehen von Zerstörung Pearl Harbor eben, sage ich jetzt mal, ohne Zerstörung aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen sind. Ja, ich glaube, der ist 1:1 so verlaufen. Weil sie sind, worauf ich raus will ist, ja, sie sind eben so prägend gewesen in den 50er Jahren. Ja. Ja, das kann man nicht einfach jetzt durch, wenn man sagt, was war denn bei den Engländern? Ja, könntest du machen, du könntest jetzt Roaring Sixties machen und sagen, wir machen jetzt eine Sache, die in England spielt und da haben die 60er nie aufgehört, weil über die 50er in England, ja, du kannst tolle Sachen machen über England in den 50ern, aber du hast nicht diese Art stilbildend wie jetzt Musik, Kultur, Architektur und so weiter, wie wobei die Amerikaner es hatten. Fallout London kommt als Fanprojekt. Das ist jetzt leider ein bisschen verschoben worden, weil es ein Next-Gen-Update gab und das müssen die erst ankündigen. Aber man sieht das eben. Hm. Das heißt, dieses wirklich mit den 50s und so weiter, ja, da war das eben so. Also ich sage jetzt mal, die hatten da mit, wie gesagt, dem Tomorrowland und haben sich vorgestellt, was sie alles haben könnten mit Autos, mit chromblitzenden Stoßstangen und dem grünen Rasen. Und in England hast du noch Lebensmittelbewirtschaftung. Also das funktioniert einfach so nicht. Ich meine, was lustig wäre, wenn du was machen würdest, basierend auf den 80ern. Wenn du sagst, die 80er hätten nie aufgehört. Ja, auch mit der Musik oder so. Das wäre cool. Das wäre natürlich auch cool. Ich meine, grundsätzlich, wobei sie in den 80ern ja Retro 50er hatten. Genau. Also, ich meine, es sind ja... wer mir das nicht glaubt, sollte sich mal zurück in die Zukunft angucken. Richtig. Und ich meine auch, und es ist tatsächlich, weil auch manche gesagt haben, ja, aber ist das denn, dass sich das alles so hält? Also wenn man sich mal Sachen anguckt, auch von den Designs, aus den sowohl den 50ern, aber auch späteren Sachen, die es heute, die zum Beispiel aus den 80ern, es gibt eine ganze Menge Sachen aus den 80ern, die sehen heute noch 1:1. Du kannst sie doch ganz normal, du kannst sie weiter kaufen. Hm. Ja? Also da kann ja nicht sein, dass der in 40 Jahren noch dies und das und jenes hat. Hm. Doch, doch, das kann sehr gut sein, dass die das noch haben, weil es gibt manche Sachen, die sind so populär, die ändern sich auch nicht. Ja. Ne? Also, ja. Wobei ich jetzt gerade kein Beispiel habe. Also mir fallen höchstens Töpfe und Pfannen ein, die noch aussehen wie in den 80ern. Aber was meinst du denn jetzt? Also wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich hätte gerne, ich sage jetzt mal, du hättest gerne die Casio mit dem Taschenrechner aus Zurück in die Zukunft. Okay, ja gut. Zum Beispiel. Ne? Von Marty McFly. Ja. Die kannst du unverändert, die kannst du, die gibt es seit, irgendwie seit 86 wird die unverändert verkauft. Also, hat es wieder geschafft, aufs Thema Uhren zu kommen. Das darf nicht was. Ja. Aber apropos, worauf ich doch kurz eingehen wollte. Ja. Amazon hat es für eine gute Idee gehalten, alle 8 Folgen Fallout einfach mal so en bloc rauszudroppen. Ja, ich hab's gehasst. Ich bin da, ich weiß, da gibt's Leute, die finden das ganz toll, aber... Ja, toll. Wollte ich jetzt einfach nochmal so zum... Dann gucke ich mir die Serie am Stück an, was ich fast getan habe, und darf danach umso länger warten. Ich muss ehrlich sagen, bei so Sachen wie jetzt Better Call Saul im letzten Jahr, es hat teilweise wehgetan, immer wieder zu warten, aber ich habe mich jeden Dienstag auf etwas gefreut. Mhm. Und ich habe also quasi nicht einmal, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das waren das denn? 10 Folgen oder so ähnlich. Also ich, dann freut man sich nämlich nicht nur einmal, sondern 10-mal. Mhm. Und man ist marketingtechnisch, ich glaube, darauf willst du hinaus. Also ich muss sagen, es scheint dem Erfolg keinen Abbruch zu tun und so weiter, alles okay. Ich muss sagen, ich finde es, wenn man sich den Aufwand anschaut, ich meine, das ist ja produziert worden von MGM. MGM gehört mittlerweile Amazon. Mhm. Die haben mal so richtig einen rausgehauen, ja. Und ich wüsste jetzt nicht, was in dieser Größenordnung vom Aufwand her, was Amazon jetzt innerhalb der nächsten 3 Monate oder irgendwas jetzt auf dem Zettel hat, dass man jetzt Fallout unbedingt so veröffentlichen muss. Weil der Punkt ist, es gab die Werbung, es gab die Trailer, die Serie ist da. Mhm. Sehr viele Leute haben auch die Möglichkeit genutzt, haben es direkt geguckt, vielleicht auch einfach aus Angst, weil sie keine Lust hatten zu sagen, okay, weil das Argument höre ich immer, ja, du kannst dir das ja einteilen, ja, kann ich tun und die nächsten 8 Wochen bin ich da nicht online oder was? Ja, dann darfst du aber nicht ins Internet gehen, weil du wirst gnadenlos. Ich sage jetzt mal, die ersten 2 Tage haben sich manche vielleicht noch zurückgehalten. Ja. Aber ich meine, wir tun es jetzt auch schon nicht mehr, weil nach der Zeit... Ja, wobei, unseren Spoilern kann man ja noch ausweichen, aber man hat teilweise bei YouTube zum Beispiel irgendwelche, wo die ins Profilbild, also ins Video-Vorschaubild schon Spoiler reinpacken. Ja. Und, so nach dem Motto, welche Stadt ist am Ende von Fallout zu sehen? Hier das Video dazu mit New Vegas im Thumbnail. Wohin geht Lucys Vater am Ende der Fallout-Serie im T-60-Anzug? So nach dem Motto. So, genau, ja, toll. Genau. Ist das der Kopf der Freiheitsstatue am Ende von Planet der Affen? Ne? Dankeschön. Danke. Wie kommt der Kopf der Freiheitsstatue am Ende von Planet der Affen an den Strand? Dankeschön. Genau. Gut, ich meine, da geht das. Das ist ein Ding von 68. Aber egal. Ach, übrigens, Spoiler. Ne? Also, Spoiler für einen Film von 68. Aber, also, ich muss sagen, ich hätte es gut verstehen können, wenn man das im wöchentlichen Takt gemacht hätte. Ja, weil so bindest du die Leute auch länger an dich. Und dann, weil jetzt kannst du hingehen, du machst hier irgendwie einen Probemonat und guckst sie einmal durch. Ja, vor allem, weil was ich einfach spannend gefunden hätte. Und ich finde, da bringt man auch so ein bisschen die Community um was. Wenn du wirklich eine Folge pro Woche hast. Hm. Ja, wirst du spekuliert, wie es weitergeht. Genau, dann hättest du eine ganze Woche lang, und ich hätte mir die Videos auch angeguckt, ich habe mir die Folge angeguckt, hätte mir die Videos dann angeguckt, dass spekuliert wird, was war dies, was war das. Auch nochmal, dass man ein Video macht und dann gehst du auf jede einzelne Folge ein, auch nochmal mit den ganzen tatsächlichen Easter Eggs, mit den Game-Referenzen. Ja, wie könnte es jetzt weitergehen? Schade. Ich fand es ein bisschen schade. Jetzt zumal die Produktion auch irgendwie so produziert ist, als wäre es Wochenrhythmus. Ja. Weil wenn ich doch alle Folgen gleichzeitig raushaue, dann brauche ich ja nicht vor jeder Folge bisher bei Fallout reinzupacken. Ja. Weil also, ich habe das doch gerade erst gesehen. Also man kann es gut machen. Also ich habe es tatsächlich ein bisschen gestreckt. Mhm. in Anführungszeichen, ich musste es ein bisschen strecken, weil ich jetzt nicht innerhalb von ein paar Tagen die Zeit hatte. Man kann rein strukturell, man kann gut hintereinander gucken. Also wenn man 2-3 Folgen hintereinander guckt, das greift gut ineinander, sodass man sich manchmal schon tatsächlich fragt, war das jetzt in der Folge oder war es in der Folge? Das funktioniert schon. Ich kann dir teilweise nicht sagen, was jetzt in welcher Folge ist. Ja. Aber ich finde es, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade. Ich bin persönlich kein Fan von diesem Droppen auf einen Schlag. Nee. Eine ganze Staffel A, weil man so lange warten muss, bis was Neues kommt. Ja. Ja, ist ein bisschen schade. Ja, weil man eben nicht ausweichen kann. Ja. Ja, weil eben, sage ich mal, ein bisschen mehr Interaktivität, sage ich mal, ein bisschen mehr Diskussionen und sowas im Fandom wäre ein bisschen spannender. Also wenn ich da manchmal bedenke... Also manchmal kriegst du teilweise Reviews und Kritiken so schnell präsentiert, dass du entweder haben sich die Leute das über irgendwelche Presseaccounts vorher angucken können. Teilweise oder die haben schon. Oder die haben sich die Serie in anderthalbfache Geschwindigkeit anzugucken, um nur ja das Video als Erste rauszuhauen zu können. Also so also wirkt ich, das auch. Also ich glaube, es gab, es ist zumindest in einem Video, was ich geguckt habe, ist es wohl erwähnt worden, dass irgendwelche Leute sind wohl eingeladen worden. Es gab, glaube ich, eine Pressevorführung von Folge 1, soweit ich weiß. Und hätten das irgendwo im Kino gesehen, wären in irgendein Kino irgendwie eingeladen worden, weil die Bezug nahmen auf irgendwas von der Soundkulisse, was du allerdings wohl nur haben kannst, wenn du das wirklich mit dem THX oder sonst mit dem Surround irgendwie hast, weil auf dem Fernseher hast du das wohl sonst so nicht. Okay, aber ich meine, gut, aber das ist nicht so unüblich. Also das habe ich in, das haben sie, glaube ich, bei Mandalorianer. Früher haben sie das auch gemacht. Mandalorianer haben sie es gemacht. Sie haben auch Doctor Who haben sie auch mal gemacht und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn ich mir bei manchen Reviews angucke, ich habe wirklich den Eindruck, dass sie dann tatsächlich schneller gedreht haben. Ja. Also dass wirklich einer auf doppelte Geschwindigkeit guckt oder so, weil manchen gehen Sachen so durch, das dürfte eigentlich nicht. Also es gibt manche Reviews, da habe ich das Gefühl, die kommen so schnell, dass sie in doppelter Geschwindigkeit geguckt haben. Ja. Bei anderen Reviews habe ich das Gefühl, ihr habt das in Zeitlupe geguckt, weil da teilweise derart mit Argusaugen... Oder was ich auch manchmal den Eindruck habe, haben sich zusammengetan, 4 Leute, jeder guckt 2 Folgen. Ja, irgendwie so, ne? Ja, weil du da manchmal merkst, und dann haben sie es irgendwie dann alles sich aufgeschrieben, zusammengetragen. Mhm. Du merkst aber, dass der Folge 3 und 4, der hat Folge 1 und 2, da war keine Zeit für. Der hat dann 3 und 4 und stellt sich manchmal die Frage, wie das sein kann. Ja. Ja, müsste er sich nicht fragen, wenn er 1 und 2 geguckt hätte. Ja. Also ist egal. Aber ist ein bisschen geisteskrank. Ich finde es einfach ein bisschen schade, ja weil es super gemacht ist, kurzweilig. Ja, es ist, rund. Also ich meine, wir sind ja eigentlich relativ schnell sogar noch, weil die kam am 11. raus und heute haben wir den 22. Genau. Aber, und wie gesagt, es ist eine richtig, richtig runde Sache. Mhm. Ne? Wie auch bei The Last of Us, super spannend gemacht. Ja. Hier bei Fallout auch, sowohl kurzweilig, auch die, sag ich mal, die Gewalt, die rein muss. Ich meine, ich kann das nicht... Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn es nicht brutal gewesen wäre. Genau. Also es muss einfach, vor allem, ich habe, ich weiß gar nicht, also teilweise Stimmen gehört, dass in Trailern wirkt es halt teilweise lustiger, als es dann letztlich war. Es ist, also dass vielleicht irgendwie kein Humor drin wäre oder so, doch, das ist aber ultra, ultra schwarzer Humor. Ja. Also einfach die Art und Weise, das Maß an Gewalt, allein das ist schon... Das ist schon humorvoll. Das ist einfach nur ultra zynisch gemacht. Es ist zynisch und es ist teilweise so over the top von der Idee her, ja dass es dadurch sozusagen ironisch gebrochen wird. Ja. Also, das ist quasi wie bei Tarantino, wo du diese riesen Blutfontänen bei Kill Bill hattest. Ja, du hast, oder sowas. Ne? Also so ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, dass in der ersten Folge, wenn die Raider die Vault überfallen. Und Lucy will nimmt sich extra eben eine Betäubungswaffe. Ja, aber sie will ja keinen töten. Weil sie will keinen töten, aber die Leute sterben trotzdem, weil dann hat sie den einen verpasst, den Betäubungsfall. Der taumelt dann, fällt über eine Brüstung. Genau. Ja? Oder wenn man zum Beispiel sieht, ich meine, das ist an sich ist das super hart, aber auf der anderen Seite wieder lustig, wenn in der letzten Folge, wenn die wenn jetzt so dieses Observatorium angegriffen wird, und der eine fällt aus dem Flieger raus und fällt in den Rotor von dem nächsten rein und wird erstmal komplett. Ja. Du siehst aber nur so eine rote Wolke, so ganz so. Also, zack. Ja. Aber ganz am Anfang siehst du schon, dass es einfach halt comichafte Überzeichnung ist. An der Frau, die halt eine Gabel ins Auge kriegt. Normalerweise ist der Kampf in der Sekunde vorbei. Ja. Nein, die brüllt und ballert mit dem Maschinengewehr weiter. Das ist einfach. Ja, und mit der Gabel im Auge und den Rest der Folge rennst du da mit einer Augenklappe rum. Ja, oder das sind einfach diese Sachen. Ja, es wird, wie gesagt, so gebrochen, oder ist das der. In Philly, wenn der Ghoul dann um sich schießt, ja, greift sich nebenbei noch so ein paar Kirschtomaten. Ja, ich würde dir auch eine geben, aber du hast einen. Genau, sitzt neben dem Typ, den durch den Hals geschossen hat. Sagt, ich würde dir, genau, wie du sagst, ne, würd dir gerne eine anbieten, aber du hast ein Loch im Hals. Ja, oder so dieses Ding, wo der Ghoul halt schießt und du guckst durch den Ghoul halt eben, dass du durch den Gegner durchgucken kannst. Guckst durch den Gegner durch oder der erste wird getroffen, der dahinter steht auch noch, weil das geht direkt durch. Ja. Oder du siehst richtig, dass er sagt, Motto, ich bin jetzt irgendwie über 200 Jahre, ich habe keine Zeit für so einen Blödsinn und setzt erstmal direkt immer so auf Explosivgeschosse, damit er einmal so in die allgemeine Richtung halten muss und das Hauptsache, es kommt nichts zurück, weil er hat keinen Bock da drauf. Genau. Ja, also auf der Ebene, aber man muss sich darauf einlassen. Und ich denke, wobei Walton Groggins irgendwie jede Szene gestohlen hat, in der er war, also das muss ich echt sagen. Ja. Mit ganz großem Abstand. Also man sollte nicht glauben, dass einer mit so einer total ledrigen Haut, also so wie er dargestellt, ohne Nase, dass der irgendwie doch tatsächlich trotzdem noch irgendwie Sympathiepunkte abgreifen kann. Irgendwie schon, ne? Wenn er unterwegs ist und zu dem sagt, wo ist meine Familie? Wo du denkst, so, ey, sag ihm das doch jetzt. Oder? Nee, das haben wir nicht getan. Ja, also wirklich dieser... wirklich eine, der da quasi auch innerlich quasi gelitten hat, auch über die Zeit, sollte man jetzt nicht denken, dass man das aus so einer Figur rausholen kann. Ja. Aber es ist eben, man hat es eben geschafft, das Ganze so aufzuziehen, dass selbst diejenigen, die keine Ahnung haben von den Spielen, die können sich das angucken und die bleiben trotzdem im Bild. Ja. Wenn man sich darauf einlässt. Man muss das Ausgangsszenario mit 2077 und der Style und so weiter. Man muss sich ein bisschen reingucken. Also ich nehme das... Aber sonst bleibt dabei. Ich habe zwar ein paar, also was heißt Kritikpunkte angebracht, so nach dem Motto, ja, das ist unrealistisch und eine echte Atombombe ist viel schlimmer. Aber das hat mich nicht gestört. Das ist halt für mich so, ja, als ob ich irgendwie einen Superman-Film gucke. Weil ich weiß halt, ja klar, kann der nicht... Geht eigentlich nicht, dass einer fliegen kann und so weiter, aber das ist halt eben die Regel, die ich akzeptiere. Musst damit du akzeptieren. In dieser Welt. Das ist Setting. Musst du akzeptieren. Das ist wie in Batman, wenn er unterwegs ist und Bruce Wayne ist eine Berühmtheit in Gotham City. Ja, und den erkennt kein Mensch. Und niemand hört das an der Stimme. Ja, das hören die nicht an der Stimme. Also, ich meine, aus diesem unsagbaren Batman und Robin-Film damals, als der promoted worden ist und ich das erste Bild von Batman gesehen habe, in voller Batman-Rüstung, ich meinte nur, ach, George Clooney spielt Batman. Also der ist wunderbar zu erkennen. Ja, gut. Also. Gut. Wir wissen, Star-Lord hat auch nie rausgekriegt, dass Nick Fury, aussieht. Nein, das war nicht Star-Lord, das war Spider-Man. Der erzählt doch dauernd von den Star-Wars-Filmen und ihm fällt nicht auf, dass Nick Fury dem Typen aus Star Wars Episode 1 bis 3 verdammt ähnlich sieht. Genau, hätte ihm eigentlich mal auffallen eigentlich können. Eigentlich schon, ne? Ja. Naja, egal. Egal, ja, doch. Also hat sich richtig gelohnt, muss ich sagen. Ja. Hollywood hat jetzt im Moment mal so eine Phase, wo sie es rausgekriegt haben. Also was Serien Spieleserien. Spieleserien, ja. Vielleicht haben sie auch jetzt mal verstanden, dass sie es tatsächlich am besten im Serienformat mal halten. Und jetzt nicht noch sagen, oh, guck mal. Jetzt macht bitte keinen Fallout-Kinofilm. Zwei Spiele verfilmt als Serie, haben gut funktioniert. Hör mal, gibt es hier noch ein paar Lizenzen, die wir noch aufkaufen können, um jetzt wieder Kinofilme zu machen? Ja, wobei, also als Serie, ich hätte schon eine Wunschliste. Ne? Also ich würde gerne, habe ich eben schon Deus Ex und Half-Life als Serie sehen. Und was auch halt dieser komische Zukunft angeht, wenn jemand die Bioshock-Spiele kennt. Ja. Das wäre sehr, sehr geil als Serie. Aber, ne? Ja. Oder man würde mal wirklich einen Spin-Off machen, was von Fallout nur mit sozusagen der Zeit vor dem großen Knall. Ja. Weil ich glaube, das allgemeine Publikum, weil für die ist gerade auch dieser Teil, was uns jetzt in der Serie gezeigt wird. Ich habe sehr viel Spaß an den Rückblenden. Eigentlich fast mehr Spaß an den Rückblenden. Die Rückblenden, also die Zeit, wie das, also die Welt, wie sie da gezeigt wurde, die hatte schon eine sehr, sehr große Attraktivität. Sodass man manchmal gesagt hat, ey, zeig mir doch noch mal ein bisschen mehr. Ich würde gerne L.A. sehen. Als Fallout-Spieler habe ich das sehr genossen, weil es wird immer nur angedeutet, wie das vorher war und so weiter. Also so viel, also in Fallout 4, da kommt der Vault-Mitarbeiter, man kann so gerade seine Anmeldung zur Vault fertig machen, da geht die Welt schon unter und man rennt zur Vault. Mhm. Also so viel von der alten Welt kriegt man leider nicht mit. Ja, aber das wäre, das, also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall. Von Anchorage, ja. Ja. Über eine Sache haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ich nehme es aber zur Kenntnis, aber da kann man noch nicht so viel drüber sprechen, weil es gibt ja noch eine weitere Spieleverfilmung, die demnächst kommt. Viele hassen den Trailer, manche finden ihn super. Ich fand ihn ganz interessant. Borderlands kommt ins Kino. Ich habe, mein Gefühl ist, also vom Trailer her, wobei man vom Trailer nicht unbedingt auf den Film schließen kann, da gibt es einige Beispiele dafür. Sie versuchen so ein bisschen Guardians of the Galaxy zu machen mit Borderlands. Also mich hat es ganz stark daran erinnert. Mhm. Kann hinhauen, kann schief gehen, werden wir sehen. Müssen wir gucken. Ja. Wie gesagt, es kann sein, dass auch das, sag ich mal, das Kino es auch hinkriegt. Ich meine, sie haben es teilweise, ne? Aber schauen wir mal. Mhm. Manche Sachen, nur wenn, wie gesagt, die Story groß ist, wie jetzt bei Fallout, auch bei The Last of Us, das kann ich mir einfach auf 2 Stunden runterkondensiert, kann man sich das einfach nicht vorstellen. Ja, da bleibt im Grunde bliebe kaum was übrig. Ja. Ja? Ja. Also wenn man jetzt sagt, wirklich aus 8 Stunden, ja, dann müsste man alle Rückblenden, alle Sidequests sozusagen, die sie jetzt hier auch in die Serie eingebracht haben, da bliebe wirklich nur der Hauptplot, sage ich jetzt mal. Und für den brauche ich dann auch keine Fallout-Verfilmung. Nee, eigentlich nicht. Ja, also das wäre dann ein bisschen ja, es ist wie in den Spielen. Also die Hauptquest ist meistens die schwächste. Ja, also, aber... Wie böse Zunge. Es scheint ja so zu sein, dass es eben auch auf das Format ankommt. Mhm. Wie auch bei manchen Literaturverfilmungen kommt es auch auf das Format an. Ja. Ja, wir haben noch... Ja. Also nichts gegen die Harry-Potter-Filme, aber ich bin mal gespannt, weil... In den Filmen fehlt ganz, ganz viel. Kennst du nicht? Du hast die Bücher, glaube ich, nicht gelesen. Nicht alle. Es fehlt ultra viel und deswegen ist halt das Spannende, dass die jetzt wirklich eine 10-jährige Serie draus machen wollen. Ja. Ob das hinhaut oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir vom ja Umfang her ist mir sowas lieber als Kinofilm. Genau. Ja. Vielleicht kommen wir ja mal dazu. Jo. Wer weiß, vielleicht kommen wir ja dann wieder aus der Rente nochmal zurück. Wir gucken mal. Und abschließend, weil wir jetzt fast den 1 Stunde 20 haben wir schon fast. Genau. Gibt es irgendwas, worauf du dich freust, so serientechnisch? Serientechnisch? Ja. Ist im Moment schwierig. Echt? Ich habe total viel, aber okay. Ist im Moment schwierig. Also klar, ich meine, es gibt so Sachen, da freue ich mich schon drauf. Aber ich sage, wenn ich jetzt sage, oh ja, nächste Staffel Strange New Worlds, ja, das ist 2025. Kann ich auch sagen, nächste Staffel Last of Us, nächste Staffel Fallout. Genau, das ist 2025, ja. Wo ich jetzt sage, okay, die in den nächsten 3-4 Wochen oder sowas. Ja, ja. Nee, ich habe auch noch genug aufzuholen. Also ich muss tatsächlich sagen, es gibt was so... Abgesehen von den Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben, freue ich mich natürlich auch drauf, logisch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo ich es gerade hier auf dem Tisch sehe, auf die Warhammer-Serie. Bitte versaut das nicht, Leute. Wollte ich nur an diesem Punkt mal irgendwie. Ja. Das ist irgendwie eine Tabletop-Spiele-Verfilmung. Hat's. Richtig. Kenne ich auch noch, so noch nicht. Ja. Wobei wird ja wohl auch noch eine ganze Weile dauern. Ja. Wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis man das wieder hat. Da fällt mir ein. Doch, die Dune-Fernsehserie. Stimmt, die Prequel-Dune-Fernsehserie. Ja. Und die Pinguin-Fernsehserie. Mhm. Habe ich auch einen Trailer von gesehen, sieht grandios aus. Ja, also das wären so Sachen, wo ich sage, ja. Mhm. Wobei ich hab noch x Sachen liegen. Ja. Achso, ich habe übrigens noch eine Meckerei über Fallout. Mhm. Ihr macht so eine geile Serie. Warum habt ihr es vorher nicht? Ihr habt das doch jahrelang gewusst, dass diese Serie kommt. Warum habt ihr nicht Gas gegeben und Fallout 5 rausgebracht? Nein, wir müssen jetzt erstmal 30 Jahre auf Elder Scrolls 6 warten, bis wir dann mal Fallout 5 kriegen. Kommt in die Puschen, Leute. Ja. Ich will das nächste Spiel haben. Ja. Ja. Also das wäre jetzt in Richtung, ich sage jetzt mal, Merchandising sozusagen. Ja. Ja. Das hätte man machen können. Wird seine Gründe haben. Ich meine, immer noch besser, als wenn man jetzt ganz schnell ein Spiel rausbringt, um dann pünktlich zur Serie ein Spiel am Start zu haben, was da nichts ist. Nee. Ja gut. Also vielleicht zur zweiten Staffel. Elder Scrolls wurde, glaube ich, angekündigt. Da hatten wir noch eine 1 vor der zweistelligen Jahreszahl. Ja, so. aber so verbuggt wie Spiele mittlerweile. Bugs können die gut bei Fallout. Das war schon bei Teil 3 so. Also insofern, das wäre jetzt nicht sozusagen das Hemmnis gewesen. Hm. Aber ja, vielleicht nicht zu viel Fallout machen. Ja. Ja. Ja. Ja. Vielleicht 2027, weil wie uns ja der Code am Ende der Serie, das war übrigens eine schöne Anspielung. Das der war Code schön. War 101097, Fallout 1 kam am 10.10.1997 raus. Genau. Wer weiß, vielleicht kommt ja am 10.10.2027 Fallout 5 raus. Tatsächlich, könnte gut sein. Warum denn nicht? Könnte gut sein. Okay, bevor wir jetzt noch 5 Stunden weiterreden. Was wir tun könnten. Was wir wahrscheinlich offline gleich sowieso machen werden, aber... Genau. Aber für heute verabschieden wir uns. Ganz genau. Und vielleicht bis zum nächsten Mal irgendwann auf dieser Welle, in diesem Universum, wünschen genau. euch der Watchman. Ja. Und auch der Sormaniac. Bis dann. Ciao. Ciao. Geekplätzchen.